Ja, kommt nur alle rein. Ja, dann bete ich jetzt, vielleicht ist es auch im Livestream. Vater, ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen von uns, Herr. Ich danke dir, dass die letzten Ketten, die letzten Passionen fallen in unserem Leben, Herr. Ich danke dir, dass wo du lebst, Heiliger Geist, wo du bist, da ist Freiheit und jedes Knie muss sich beugen und jedes Joch muss brechen. Jetzt jede Kette, ich kann schon nicht mehr sprechen. Ich danke dir, dass wirklich jede Kette jetzt fällt heute in Jesu Namen, jede Bindung einfach zum Erliegen kommt. Ja, genau. Ja, geht's euch gut? Ich glaube, euch geht's gut. Mir geht's jedenfalls gut. Was machst du, weißt du, was machst du, wenn du eines Tages feststellst, dass Gott wirklich so gut ist, wie alle sagen? Ja? Was machst du, wenn du feststellst, dass Gott wirklich gut ist? Ja, was machst du, ja? Was machst du, wenn du feststellst, dass Gott wirklich allmächtig ist, ja? Dass er wirklich alles machen kann, ja? Dass er wirklich alles machen kann und dass das gut mit dir meint, ja? Was machst du da, ja? Was machst du, wenn du feststellst, dass wenn Gott für dich ist, ja, wer sollte gegen dich sein? Ja, Römer 8, Vers 31. Was machst du, wenn du feststellst, dass Gott hundertprozentig für dich ist? Ha? Was machst du da? Was machst du da? Was machst du da? Was machst du da, wenn du feststellst, ich frage euch am Livestream weiter, hier, die sind alle betrunken. Was machst du, wenn du feststellst, dass du dir überhaupt keine Sorgen mehr machen musst? Ja, du keine Sorgen mehr machen musst, ja, und dann denkst du, warum rattert das dann da oben die ganze Zeit und du machst dir Gedanken um Hinz und um Kunz und um Schulz und um Meier und um alle möglichen Sachen, die gerade in deinem Leben, um deine Arbeitsstelle, um deinen Chef, ja, was machst du, wenn du feststellst, dass Gott hundertprozentig für dich ist, hundertprozentig ist, was machst du? Oh ja, komm auf meine Sprachwerkzeuge. Wenn du feststellst, dass das in der Bibel, was über Gott steht, was über das Evangelium steht, einfach die Wahrheit ist, ja? Wenn du feststellst, dass Gott wirklich nichts lieber tut, als dich gesund zu machen und nichts lieber tut, als dich zu versorgen und dich zu beschützen und sich um dich zu sorgen, um dich zu kümmern, wenn du feststellst, dass da Jesus dein bester Freund ist, ja? Was machst du da? Weißt du es? Was machst du da? Was machst du da? Weißt du, wenn du feststellst, dass es Jesus wirklich vollbracht hat, ja? Ja, dass alle deine Probleme erledigt sind, ja? Erledigt sind. Ihr habt's, ja. Erstmal sprachlos, dann Jubel und dann nach Hause gehen und anderen sagen. Genau. Ich bin gerade momentan noch in dem Modus vom Sprachlos. Ich bin gerade noch nicht, bin noch gar nicht darüber hinausgekommen. Das ist der Hammer. Ich finde, das ist der Hammer, ja. Das ist der Hammer, wenn du plötzlich, weißt du, du hörst das, ja. Der Pastor predigt das und Leute predigen das und plötzlich liest du nachts im Bett und hast dir gerade noch tausende Sorgen gemacht und plötzlich kommt's dir runter, ja, da kommt's dir einfach Senra, sag ich's richtig, Senra, oder? Senra. Es kommt dir Senra, ja. Meine Güte, das stimmt ja alles, ja. Meine Güte, Gott ist hier wirklich gut, ja. Jesus ist hier wirklich für mich, ja. Das ist der Hammer. Sandra, ja, genau. Sandra. da bleibt dir der Verstand stehen. Da denkst du, ja meine Güte, ich brauche mir ja nie wieder Sorgen zu machen, oder? Ich brauche mir nie wieder Gedanken, um irgendwas zu machen. Ich brauche nie wieder denken, bei mir stimmt's nicht. Ja, überleg doch mal, wenn Gott wirklich gut ist, ja, und er hat's vollbracht bei dir, die Manuela komplett wiederhergestellt, ja, da ist nichts, was an der Manuela nicht mehr passt, ja, in seine Gerechtigkeit versetzt, ja, du bist seine Gerechtigkeit, das heißt, bei dir stimmt's hundertprozentig, überall in allen Facetten, ja. Wieso bist du da manchmal noch traurig? Bist du ja nicht, deswegen kann ich's zu dir sagen. Die lacht ja die ganze Zeit. Wieso stellt man sich manchmal so dämlich an und denkt, ja, also das muss ich noch machen, jenes muss ich noch machen. Gott hat doch alles schon gemacht, Jesus hat es vollbracht, er hat es vollbracht. Ihr tut so, als ob ihr das alles, also ich bin echt sprachlos darüber. Ich predige zwar, aber so innerlich bin ich sprachlos. Ich rede mehr zu denen, weil ihr seid mir so still. Nee, ich komme jetzt mal ein bisschen zu euch. Das macht mich echt sprachlos. Ja? Weißt du, das ist so, wenn... Sollen wir mal eine Welle machen? Ja, komm, wir machen mal eine Welle. Ja, ihr fangt mal an und dann gehen wir durch, machen eine Welle. So rum. Ja. Ja, und weiter. Ja. Genau. Weiter. Da bleibt dir das Hirn stehen, weißt du? Da denkst du, warum habe ich mir, weißt du, 50 Jahre meines Lebens Sorgen gemacht, ja? Wenn Jesus doch alles schon vollbracht hat, ja? Und du kannst jetzt David, der, weiß nicht, wie heißt der, Karl August da, der Adel da. Einfach fliegen, einfach abheben, ja? Einfach abheben, einfach abspringen, einfach abheben und Gott vertrauen. Ja, du brauchst dich ja nicht mehr anzustrengen, Gott zu vertrauen. Wenn, weißt du, es ist ein Unterschied, wenn es hier oben ist und plötzlich rutscht es hier runter. Ja, rutscht hier runter und dann hockt es da und plötzlich, ja meine Güte. Das ist ja wirklich die Wahrheit. Das ist ja die Wahrheit mit Gott, ja. Das ist ja die Wahrheit mit Jesus, ja. Das ist ja die Wahrheit, dass er es vollbracht hat. Weißt du, wenn es von da nach da kommt, das ist ein gewaltiger Tag, ja. Von da nach da, sag mal, von da nach da. Von da nach da. Dann kommt dein Verstand nicht mehr mit, aber du weißt, es ist vollbracht. Es ist alles vollbracht. Weißt du? Du weißt, dass es vollbracht ist. Und du kannst endlich zur Ruhe kommen. Weißt du, du kannst zur Ruhe kommen von deinen Werken. Du kannst wirklich zur Ruhe kommen. Weißt du, du brauchst nicht mehr. Weißt du, du brauchst nicht mal gut sein. Also ich meine, du bist ja gut. Du brauchst nicht mal dich anstrengen, ja. Du brauchst dich nicht mehr anstrengen, gut zu sein. Du brauchst dich nicht mehr anstrengend, alles richtig zu machen, ja. Du brauchst dich nicht mehr anstrengen, weil Gott hat's ja vollbracht. Stimmt das, was ich sag? Ich bin mir noch stimmt, ne? Das ist schon die Wahrheit, ne? Sagt er auch, ne? Ja. So manchmal denke ich, das kann doch gar nicht sein, das kommt mir vor wie beschissen, ne? Aber Gott hat es ja vollbracht, weißt du, Jesus hat gesagt, jetzt, ich gehe ans Kreuz und dann ist er gestorben und auferstanden und wir sind mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden und jetzt ist es vollbracht, es gibt da nichts mehr dran zu rütteln, weißt du, und die ganze Zeit hat mein Verstand noch dran gerüttelt, ja, einfach rüttel, rüttel, rüttel. Ja, wie so in so einem Rüttelsieb, ja. Und jetzt ist es durchgerüttelt, ja. Jetzt ist es da unten drin und jetzt weißt du, dass es Wahrheit ist, ja. Und dass es da kein Deut mehr dran zu rütteln gibt, ja. Ja, wenn es dann... So, du übersetzt, okay, alles klar. Ich wollte mich gerade aufregen. Ja, aber das ist genial, weißt du, und weißt, das ist der Unterschied zwischen Verstandesglaube und wirklich Glaube und Vertrauen, dass es Gott gemacht hat und dass wir endlich zur Ruhe kommen von unseren Werken. Das heißt ja, noch eine Sabbatruhe bleibt übrig für das Volk Gottes. Das ist genau die Sabbatruhe, weißt du. Und du kommst in die Entspannung rein und aller Stress fällt von dir runter. Hast du gewusst, dass es christlichen Stress gibt? Oder christlicher Stress ist eines der schlimmsten Stresssymptome, ja. Christliche Stresssymptome sind so verbissenes Grinsen im Gesicht, eingefahrene Gesichtszüge, die sich nicht mehr lockern wollen, ja. Ja, eine steife Haltung, ja. Ein ständig, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, ja. Ich habe das jahrelang praktiziert, ja. Und wenn es dann abfällt, ja, das ist schee. Das ist so richtig schee. Das ist richtig schee. Und ich lade euch ein dazu, den christlichen Stress wegzutun. Weil da, tatsächlich, du kannst nicht gestresst sein, wenn Gott wirklich gut ist. Kannst du nicht gestresst sein, weißt du? Das ist nicht wie dein Vater, der dich oder deine Mutter oder wer auch immer, dein Lehrer oder irgendeine andere Autoritätsperson, der vermittelt hat, dass du geliebt bist, wenn du alles richtig machst nur. Ja, bei Gott hat alles vollbracht für dich. Weil er weiß, dass wir es nicht aus eigener Kraft geschafft haben. Das war eh nie der Plan. Der Plan war immer, dass wir in seiner Gegenwart zur Ruhe kommen können. Der Plan war, dass wir ihn genießen können. Der Plan war, dass wir einen Freund haben, ja. Dass wir einen Liebhaber haben. Jemand, der hundertprozentig für dich ist. Weißt du, Gott ist hundertprozentig für dich. Ja. Das ist der einzige Mensch, hätte ich mal gesagt, die einzige Person, die hundertprozentig für dich ist, ja, immer, zu jeder Zeit, ja. Und ich bin auch für dich. Genau. Und jetzt kommt unser Tobi, wo ist er? Ah, geben wir Tobi mal einen Applaus. Ich hatte gerade, während Andreas gerade gesprochen hat, hatte ich immer nur, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, weißt du, Kinder vertrauen. Bei Kindern ist das Vertrauen da, das Vertrauen in die Eltern. Und genauso sollten wir unserem Vater, unserem himmlischen Vater vertrauen. Ja? Und das ist genau das, weißt du, wenn es vom Verstand ins Herz fällt. Ja? Es sind Dinge, die wir vom Verstand her wissen. Ja? Wir haben das Wort Gottes, das haben wir hoch und runter gelesen. Und da steht drin, ja, die ganzen Verheißungen, was er alles für uns vorbereitet hat und was uns zur Verfügung steht. Aber in dem Moment, wo es einfach tiefer fällt, in dem Moment, wo wir aus dem Vertrauen raus handeln, nicht aus irgendeiner verstandesmäßigen Sache, ja, dass du sagst, okay, wenn du kannst, wobei es ist auch nicht schlimm, so zu starten, dass du sagst, okay, er hat geschrieben in seinem Wort, wenn ich Kranken die Hände auflege, dann werden sie gesund, ja. Kannst du im Wort nachlesen und kannst einfach so starten, ja. Aber wenn es tiefer fällt ins Herz und du einfach diese Erkenntnis hast und sagst, ja, ich bin wie Jesus, er hat mich genauso geschaffen wie ihn und wenn ich jetzt dem Kranken die Hand auflege, dann wird er gesund, ja. Weißt du, dieses kindliche, einfach im Vertrauen zu gehen, nicht dran zu zweifeln, ja. Also Kinder, die zweifeln auch nicht, ja. Kinder zweifeln nicht, ja. Das sind einfach nur die, ja, irgendwann die Erfahrung, die einfach in der Welt jedes Kind halt irgendwann macht, wenn es älter wird, ja, die führen dann dazu, dass du einfach beginnst zu zweifeln und vielleicht Vertrauen verlierst auch gegenüber anderen Personen oder wie auch immer. Aber einfach, wir sind so angelegt, dass wir vertrauen, ja, dass wir aus dem Vertrauen raus leben. Ja. Wenn du dir ja auch anschaust, wie Gott diese Welt geschaffen hat, ja, er hat die Welt geschaffen, auch Adam und Eva im Paradies, er hat die Welt geschaffen, dass sie vertrauen. Ja, deswegen, und die Ursünde ist, ja, dass sie Gott nicht vertrauen. Ja, sollte Gott gesagt haben, ja, war von Anfang an war das die Anklage. Ja, sollte Gott gesagt haben. Und das versucht der Teufel heute immer noch. Ja, und ich sage dir, Gott hat gesagt. Ja, Gott hat gesagt, ja, Gott hat gesagt, dass uns alles zur Verfügung steht, ja. Gott hat gesagt, wenn du Kranken die Hände auflegst, dann werden sie gesund, ja. Gott hat gesagt, dass es mit dir nur noch aufwärts geht, ja, dass du wirklich der Kopf bist und nicht der Schwanz, ja, sondern dass es wirklich nur vorwärts geht, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das hat er dir gesagt. Ja, und lass uns einfach in diesem Vertrauen gehen, ja, dass wir, egal auch was die Umstände sagen, sondern dass wir in diesem Vertrauen gehen. Die Umstände, weißt du, sie können halt mal so sein und mal so, wenn du dich auch gerade in der Welt so umschaust, ständig kommt irgendwas anderes. Also die Umstände, ja, sie verändern sich, aber Gott ist derjenige, der war, der ist und der bleibt in alle Ewigkeit. Und auf ihn können wir wirklich unser Vertrauen setzen. Auf ihn können wir unser Vertrauen setzen, wenn es um Gesundheit geht. Auf ihn können wir unser Vertrauen setzen, wenn es um Versorgung geht. Also Gott, er versorgt uns. Er versorgt uns. Wir sind alle Zeit versorgt. Darauf können wir vertrauen. Darauf können wir vertrauen. Und also, wir erleben das ja auch, es kommen auch so viele Wunderberichte und Zeugnisse herein, auch gerade in Bezug auf Versorgung und Finanzen, dass Gott wirklich Wunder tut, auch in diesem Bereich. Ja? Und da gilt halt eben auch oft dieser Satz, wie der Pastor Georg sagt, ne, öfters, Gott kommt halt, er kommt selten zu früh, aber nie zu spät. Ja. Ja, also und das sind ja diese Dinge, weißt du, in unserem Kopf machen wir uns Gedanken und wie wird es und Hilfe und jetzt kommt das noch dazu und da ist schon wieder ein Rückschlag. Aber weißt du, alles unnütz. Alles unnütz. Ja, tatsächlich ist es unnütz. Tatsächlich ist es unnütz. Wenn wir spätestens dann, wenn du einfach die Herrlichkeits- und die Ewigkeitsperspektive vor dir hast, weißt du, spätestens dann verblassen die Sachen. Ja? Ob du hier auf der Erde mal zwischendurch ein bisschen Mangel hast irgendwo oder nicht. Ja? Paulus sagt auch, ich hatte dies und ich hatte Überfluss und ich hatte Mangel. Also, weißt du, das macht jetzt für die Ewigkeit keinen so einen großen Unterschied. Ja? Das, ja, so ist es. Für die Ewigkeit macht einen Unterschied, ob hier auf dieser Erde Seelen für Jesus gewonnen werden. Ja, das macht einen Unterschied, ja. Das macht einen Unterschied auf dieser Welt, ja. Es macht keinen Unterschied jetzt, ob du mal vielleicht ein bisschen mehr oder mal vielleicht ein bisschen weniger verdienst oder halt, ja, wie auch immer, ja. Aber lass uns einfach schauen lass uns einfach diesen Ewigkeitsblick einfach immer mehr haben, ja. Dass wir einfach schauen, worauf kommt's denn wirklich an? Worauf kommt's denn wirklich an, ja? So viele Dinge, ich meine, und das sind wir heute wahrscheinlich in dieser Zeit noch mehr herausgefordert, wie es in der Vergangenheit der Fall war, durch alles, was uns durch das Internet und Social Media und alles Mögliche, was dir angeboten wird. Ich meine, das ist ja so eine Fülle an Dingen, weißt du, alle Sekunde kommt irgendwas anders, ja. Ich meine, die Sachen, da stecken ja Algorithmen drin, die genau auf dich wieder personalisierte irgendwas hinschmeißen, wo sie wissen, da springt der drauf an, ja. Das findet der interessant, das weiß ich, ja. Weißt du, so werden wir in dieser Welt abgelenkt, aber lass uns einfach unseren Blick gerichtet haben auf ihn, auf Jesus, ja, und auf das, worauf es in der Ewigkeit ankommt. Ja? Ja? Und ich hab noch so ein Bild einfach gesehen, weil ich habe dieses Feuer gesehen und habe so einen Funkenflug habe ich gesehen, weißt du, wie Funken geflogen sind. Und ich habe das dann einfach so gehabt, dass ich dachte, weißt du, in der Welt, je trockener es in der Welt wird, ja, je kahler es in der Welt wird, umso eher ist auch die Chance und die Möglichkeit, dass wenn mal irgendwo ein kleiner Funke landet, weißt du, das Feuer entfacht wird, ja, weißt du, und dieser kleine Funke, der vielleicht siehst du nicht mal, ja, das bei dem Natürlichen ist das ja auch genau die Gefahr bei solchen Dingen, da fliegen Funken und du siehst sie nicht mal, ja, die fliegen irgendwo, nisten sie sich irgendwo ein, das kann auch sein, das dauert erstmal, ja, aber irgendwann wird dieses Feuer entfacht, irgendwann beginnt es zu brennen, ja. Und wir, glaube ich, sind einfach diese Feuerspender, von denen diese Funken ausgehen. Überall, wo du hingehst, weißt du, da versprühst du diese Funken, ja. Da versprühst du diese Funken, da kommt die gute Nachricht hin, da kommt das Evangelium hin, weißt du. Du verkündest die gute Nachricht, ja. Und überall, wo du diese Worte, diese guten Worte des Evangeliums säst, weißt du, da wird ein Funke gelegt. Da wird ein Funke gelegt. Und ich sag's dir, lasst uns das nicht unterschätzen. Lasst uns das nicht unterschätzen und nutz wirklich jede Gelegenheit, die Gott dir gibt. Weil wo Wort gesät wird, das heißt ja auch vom Wort, kein Wort, was von mir ausgeht, wird leer zu mir zurückkehren. Und dasselbe gilt ja auch, wenn wir das Wort Gottes weitergeben. Das Wort Gottes ist das Wort Gottes, ja. Und wenn du sprichst, dann gilt es genauso, dass kein Wort leer wieder zurückkehren wird, ja. Und das sind diese Funken, diese Samen, die wir säen, egal wo wir hingehen. Also lass dich führen, ja. Und ja, ich bitte auch Gott immer wieder, dass er mir auch Herausforderungen gibt, dass er mir einfach Dinge zeigt, ja, wo es Möglichkeiten gibt, das Wort zu säen, ja, oder einfach die gute Nachricht zu verkündigen, ja. Also lasst uns einfach in diesem Bewusstsein gehen, ja, und lasst uns wirklich diese Funken versprühen. Amen. Amen. Ja, ich habe heute, als ich mich heute Morgen ein bisschen vorbereitet habe, hat der Heilige Geist mich an eine Geschichte erinnert, die ich mal gelesen habe. Und zwar, dieses Buch hat ein Evangelist und Missionar geschrieben aus Neuseeland, der nach Australien gekommen ist, da hat er Jesus gefunden und dann wollte er einfach für Jesus vorangehen. Und er hat dann begonnen, als Esel für Jesus zu arbeiten. Ich weiß nicht, ja, Marion kennt's, genau. Das heißt, er hat begonnen, Bibeln nach China zu schmuggeln. Und viele haben gesagt, du kannst das nicht und hör doch auf und du hast eh nicht das Geld dafür und so. Aber er hat gemeint, nein, ich lasse mich nicht entmutigen. Ich gehe wirklich diesen Weg, den Jesus in mein Herz gelegt hat und ich will wirklich ihm dienen und ich mache das. Und er ist gegangen und er ist seinen Weg gelaufen und er ist zu einem Missionar und Evangelisten geworden und hat wahnsinnig viele Leute erreicht, was er heute auch noch tut. Er lebt noch. Und eine Geschichte hat erzählt, er hat dann von einer Gemeinde gesprochen und hat einfach von seinem Weg erzählt. Und während er gepredigt hat, kam eine Frau an den Altar und hat geweint. Und hat geweint, herzzerreißend geweint. Und sie hat gar nicht mal aufgehört. Und er wusste gar nicht, was soll ich jetzt mit dieser Frau machen? Die weint da einfach. Und er hat sie einfach gelassen. Und irgendwann hat sie aufgehört und ist sie auf ihren Platz gegangen. Und ihm war es mal auch ein bisschen unangenehm, weil er wusste jetzt nicht. Und dann, nachdem der Gottesdienst fertig war, ist er dann gekommen oder ist die Frau zu ihm gegangen und meinte, ja, es tut mir wahnsinnig leid, dass es gerade passiert ist. Aber als du mir von deinem Leben erzählt hast, habe ich gemerkt, dass es ich verpasst habe. Weil diese Frau hat einfach schon als Kind in ihr Herz bekommen, ich soll nach Indien gehen. Das ist meine Mission. Jesus hat es in mein Herz gelegt und Indien, wirklich, das ist es. Und es haben auch über die Jahre viele Menschen wirklich bestätigt und gesagt, ja, dein Auftrag ist, nach Indien zu gehen. Und sie hat es im Herzen gehabt und sie hat Jesus geliebt und ist einfach, ja, aufgewachsen und war in der Gemeinde und dann kam ein netter junger Mann, der Jesus auch geliebt hat und sie haben sich verliebt und sie hat gemeint, wow, super, wow, das ist toll und die, wir heiraten und sie haben geheiratet, haben 3 Kinder bekommen, alle waren gesund und glücklich und sie war gesegnet und Gott war mit ihnen und sie haben in der Gemeinde gedient, aber sie hat einfach das nicht erfüllt, was sie hätte tun sollen. Das heißt also, ja, wir müssen einfach dem folgen, was Gott in uns reingelegt hat. Und es muss dann nicht in diesem christlichen Stress dann passieren oder so, sondern das passiert mit Leichtigkeit. Wenn wir in dem gehen, was Gott für uns vorbereitet hat, dann ist es nicht mehr schwer. Da kann es zwar sein, dass wir manchmal Entbehrungen haben und dass wir manchmal viel haben und manchmal wenig haben, aber wir sind in diesem Weg, den wir gehen sollen. Und es ist einfach das Beste, was es gibt, wenn du weißt, ich bin hundertprozentig da, wo Jesus mich haben will. Es gibt kein besseres Gefühl, als das zu wissen, ich bin da, wo ich sein soll. Und wenn du sagst, ja, aber ich habe jetzt diese Vision im Herzen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das ist irgendwie, ja, ich habe es im Herzen, dass ich Menschen erreichen soll mit Jesus, aber ich traue mich das alles gar nicht, dann fang einfach mal irgendwo an. Dann fang einfach mal an, zum Beispiel im Welcome-Dienst und begrüß einfach die Neuen, die kommen oder die Personen, die den Gottesdienst besuchen. Begrüß die einfach mal. Oder wenn du sagst, oh, ich habe so im Herzen, dass ich Kinder erreiche mit dem Evangelium, dass die Kinder wirklich nicht von dieser Erde irgendwie so beeinflusst werden, sondern ich möchte ihnen die gute Nachricht bringen. Aber ich kann das nicht, ich weiß gar nicht, wie es geht. Ja, dann geh zum Kinderdienst und versuch's einfach. Und Jesus wird mit dir sein, er wird mit dir gehen, wenn du da reingehen möchtest, was Jesus für dich hat, wird er mit dir gehen. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber er sitzt nicht mit den Sitzern, sondern er geht mit den Gehern. Das heißt, wir müssen gehen und du kannst nur ein fahrendes Auto lenken. Und geh einfach, wirklich, geh voran und geh, manchmal kann es sein, dass du vielleicht in die falsche Richtung gehst, aber das macht nichts. Gott lenkt dich schon wieder zurück, wo du hin sollst. Und geh und vertrau ihm und er wird es mit dir machen. Amen. Ja, wir machen den ersten Schritt und Gott bestätigt unsere Schritte. Und ich könnte Sabrina nur zustimmen, es gibt nichts Erfüllenderes, als Gott einfach nachzufolgen, seinen Weg zu gehen, den er einfach für uns vorbereitet hat. Und wir müssen diese Dinge, die Gott für uns hat, ergreifen. Und es ist egal, um was es geht, egal, ob es um die Berufung geht, die ersten Schritte dort hinein, ne, ob es um Heilung geht, ob es um Finanzen geht. Weißt du, Gott hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. An jedem Tag, in jeder Stunde, in jeder Sekunde steht uns alles zur Verfügung und wir ergreifen's. Das Reich Gottes ist nicht aktiv, das ist dieses Gehen mit den Gehenden. Das Reich Gottes ist aktiv, so, nicht passiv. Das ist dieses Gehen mit den Gehenden. Und ich habe jetzt ein ganz tolles Zeugnis, das will ich einfach weitergeben, weil das zeigt, wenn wir die Dinge Gottes ergreifen, dann kommt es auch zustande, weil wir leben aus Glauben. Weißt du, wir leben nicht aus Schauen, sondern wir leben aus Glauben. Und das ist manchmal herausfordernd, das ist die Herausforderung, die wir haben, weil wir auch eine Seele haben und weil wir das Sichtbare haben. Und das Sichtbare doch oftmals was anders sagt, wie die Wahrheit Gottes. Aber deswegen dürfen wir aus Glauben leben, damit wir erleben, wie das, was wir geglaubt haben, sichtbar wird, wie es hervorkommt. Und warum? Weil alles vollbracht ist. Jesus hat alles vollbracht für uns, so wie es Andreas am Anfang gesagt hat. Und es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Aber das Gute ist, es ist wahr. Das Evangelium ist die gute Nachricht und sie ist wahr. Sie ist total wahr. Jedes Tüpfelchen auf dem I, wo dort steht, ist wahr. Ja. Also jetzt erzähle ich euch mal Zeugnis. Ich hatte vor... Aber am Freitag vor einer Woche oder so hatte ich plötzlich Ohrenschmerzen. Habe ich sonst nie. Ne? Und mein Ohr hat wehgetan und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich so in mein Ohr hingelangt und das hat echt richtig geschmerzt. Dachte ich, irgendwas ist entzündet, ne? Habe gebetet und habe dann einfach den Eindruck auch bekommen, so Zwiebelsäckle zu machen, so Zwiebeln, ein bisschen warm machen und dann aufs Ohr zu legen. Das riecht schauderhaft. Aber ich war ja zu Hause, das hat ja nichts gemacht. Und dann habe ich so zwei Zwiebelpäckle gemacht und danach habe ich gemerkt, es ist besser. Die Entzündung geht zurück. Und dann habe ich einfach gesagt, so, und es geht völlig weg. Nächsten Morgen aufgewacht, die Schmerzen waren weg, aber irgendwie war das in meinem Ohr, wie wenn was drin wäre. Weißt du, wie wenn was verstopft wäre im Ohr. Das hat mir jetzt nicht im Hören beeinträchtigt, aber ich habe einfach gespürt, irgendwas ist da im Ohr, was nicht reingehört. Jetzt wollte ich da nicht zum Ohrenarzt. Wir haben einen in der Nähe und der ist aber so nett. Und ich habe zu Gott einfach gesagt, Herr, ich will jetzt nicht zu dem Ohrenarzt. Ich habe auch keine Zeit, da hinzugehen. Und dann ist es aber geblieben. Und jetzt, wo wir am Sonntag im Gottesdienst sind, habe ich zuvor zu Gott gesagt, ich strecke mich jetzt aus, dass ich dem Gottesdienst, dass dieses Ohr frei wird. Und als der Andreas dann vorne stand und für Heilung gebetet hat, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt Ohr erwähnt hast, also nicht, ich habe einfach reingegriffen. Ich habe mir einfach, die heilende Kraft war da und ich habe mir es einfach gegriffen. Und auf einmal spüre ich im Ohr, das war echt ein Knüller, hat es so kitzelt, das war wie so ein Bohrer, wo da durchging. Und es hat richtig, richtig kitzelt, ja. Aber das war noch nicht ganz weg. Ich habe gemerkt, das war wie ein Bohrer. Und da ist jetzt wie ein Loch reingebohrt. Und ich wusste, Astrid, jetzt gilt's, jetzt musst du draufstehen, jetzt musst du es festhalten. Ne? Also Gott hat mit seiner heilenden Kraft das praktisch wie so durchbohrt, aber es war noch nicht ganz weg, es war wie ein Loch, wo drin war. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich die Heilung empfangen und ich danke dir, Herr, dass ich geheilt bin, dass das völlig weg ist. Und dann habe ich gemerkt, wie das von Tag zu Tag weniger wurde und jetzt ist es komplett weg. Ist das nicht genial? Aber weißt du, solche Dinge passieren ja auch nicht zufällig. Mein Gott hätte ja auch so machen können im Gottesdienst oder auch beim Zwiebelsäckle hätte es ja auch völlig weg sein können. Ne? Aber Gott, weißt du, er zeigt uns ja immer wieder Dinge. Und er hat mir praktisch gezeigt, wenn sowas ist, ja, die heilende Kraft ist da, ich ergreife sie, ich nehme sie. Und selbst wenn es dann noch nicht gleich weg ist, dann gehe ich mit dem weiter, was ich empfangen habe. Weil ich habe es ja empfangen. Und wenn ich es empfangen habe, dann wird es auch sichtbar werden. Und da müssen wir eben im Glauben weitergehen. Weißt du, das war eine wunderbare Lehrstunde, wo Gott mir gegeben hat. Weil dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, aha, aha. Weißt du, das sind wieder so Dinge, wo dann vom Kopf da reinfallen. Und dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass du geheilt bist und dann bleibst du da draufstehen. Aber begonnen hat es damit, dass ich es ergriffen habe, als es von vorne ausgesprochen wurde, ist die heilende Kraft. Ne? Weil Gott heilt, er will heilen, er ist da für uns. Er hat uns erlöst, aber wir müssen es ergreifen. Was nützt es, wenn vorne die größte Ausschüttung ist von der Salbung, von irgendwas, was wir brauchen, ja? Und wir stehen da und sagen, ja, prima. Ja, das ist ja super, was da passiert. Toll, was da für Gegenwart Gottes da ist. Ach, morgen muss ich wieder zur Arbeit. Und was machen wohl meine Kinder? Hoffentlich verbrennt das Essen heute Mittag nicht. Und gehe ich nachher noch ins Kaffee, esse ich einen Kuchen? Und was esse ich dann für einen Kuchen? Die haben immer so große Auswahl. Weißt du, dann verpasst du das. Das ist dann wie, du stehst am Bahnsteig, ja, der Zug hält, damit du einsteigen kannst. Und vor lauter Denken und Überlegen siehst du den Zug gar nicht. Und der Zug fährt ab und du stehst wieder da. Und nachher merkst du, oh, jetzt habe ich den Zug verpasst. Und deswegen, weißt du, wenn wir hier sind und Gott sei Gottes Gegenwart da ist und er alles ausschüttet, dann nehmen wir es einfach, dann empfangen wir es. Dann stehen wir nicht da und denken und sind Zuschauer, sondern wir sind Teilnehmer, Teilhaber. Weißt du, wir haben es, wir nehmen es, wir ergreifen es. Wenn dir das vielleicht noch kindisch vorkommt bis heute, ich sag dir, mir kommt es nicht mehr kindisch vor. Ich mache das gern. Weißt du, dieser kindliche Glaube, zwischen kindisch und kindlich gibt es einen Unterschied. Und wir sind Kinder Gottes und wir dürfen den kindlichen Glaube die Dinge ergreifen. Und das ist ja aktiv, weißt du, das ist aktiv, dieses Ergreifen. Aktiv. Ich mache das so gern, ich strecke so gern meine Arme aus und ergreife die Dinge, weil ich inzwischen einfach weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich empfange, wenn ich mich ausstrecke. Weil dein Papa will dich beschenken. Er lässt dich nicht einfach im Trockenen stehen, sondern wenn du sagst, oh, ich will das, weißt du, dann bekommst du das. Aus Glauben. Dein Glaube wird belohnt. Gott ist ein Belohner denen, die ihn suchen. Und wir suchen ihn mit unserem Herzen. Weißt du, wir haben Hunger. Wir wissen, er ist da. Wir leben nicht in der Wüste, aber wir haben Hunger nach ihm. Hunger nach mehr von ihm. Wir wollen mehr von ihm. Hunger. Hunger, weißt du, Hunger. Hunger ist, was du brauchst. Hunger nach Gott. Raus mit der Lauheit, wo nur Lauheit ist. Sondern Hunger. Hunger nach Gott. Hunger nach mehr von ihm. Hunger nach mehr von seiner Wirksamkeit. Hunger nach mehr von seiner Wahrheit. Weißt du, Hunger. Hunger. Hunger. Hunger, das brennt. Wenn ich von Hunger spreche, weißt du, da brennt es in meinem Herz. Da wird mein Herz ganz weit und streckt sich aus und schreit, Herr, ich habe Hunger nach dir. Ich will mehr von dir. Und weißt du was? Er gibt mir's. Er gibt mir's und er macht mich glücklich. Und das Gleiche macht er mit dir. Streck dich aus, hab Hunger nach Gott. Hab Hunger nach Gott. Sei nicht so abgestumpft oder abgeklärt. Das weiß ich doch alles. Ich bin schon 10 Jahre Christ. Bin schon 30 Jahre Christ. Das kenne ich doch alles. Weißt du, damit gewinnst du keinen Preis. Du gewinnst einen Preis mit Hunger. Mit Hunger. Hunger ist alles, was du brauchst. Hunger nach deinem Herrn. Hunger nach mehr von ihm. Hunger, Hunger, oh, Hunger. Ich setze Hunger frei heute Abend. Hunger, Hunger, Hunger. Wer Hunger, noch mehr Hunger haben will, streckt eure Arme aus, seid aktiv. Schluss mit dieser Passivität. Seid aktiv, streckt euch aus. Hunger, danke Herr, du siehst diese hungrige Herzen. Ich danke dir, dass du deinen Hunger ausgibst, so wie noch nie zuvor. Hunger, Hunger, Hunger, Hunger nach mehr, Hunger nach mehr. Und empfang, empfang tausendfach, empfang tausendfach, empfang tausendfach in Jesu Namen. Amen. Ich komme jetzt gleich auf den Punkt. Und zwar, es kann ein bisschen konfrontierend sein, aber wir sind ja richtig schön voll heute, deswegen passt es sehr gut. Und zwar, Gott hat mir 3 Punkte etwa gezeigt, und zwar, die daran hindern können, dass man weiter vorwärts gehen. Wir haben Feuer bekommen, ja, speziell auch bei der Konferenz. Die Erweckung ist da, ja, und jetzt bei der Erweckung kann man nicht stehen bleiben. Man muss weitergehen, weiter vorwärts gehen, ja. Und jetzt zeige ich euch einfach mal den ersten Punkt. Und zwar bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich so empfunden, so eine Traurigkeit in Jesus. Und meinte ich so zu Jesus, was ist denn los, ne? Was ist denn mit dir, ne? Kam nichts. Was ist denn? Sag doch mal, ne? Kam nichts, dann war ich zu Hause, dachte ich, okay, wenn er nichts sagt, war ich halt beschäftigt mit was anderem, bin ich schlafen gegangen und irgendwann bin ich dann in der Nacht aufgewacht und habe gespürt, ah, jetzt will er reden. Okay, ich schnell, Block, Stift, ne? Und dann ging es los. Und zwar, er hat so gesagt, es geht um die Selbstzufriedenheit. Wenn man, das kann jetzt zum Beispiel mehrere Bereiche betreffen oder auch nur einen Bereich, wenn man einfach damit zufrieden ist, dass es läuft, ja, wenn man es im Griff hat, ja, mit meinen Kindern ist alles in Ordnung und es läuft einfach, ja, man ist einfach zufrieden, nur In dem Moment hört man auf, so nach Gott zu fragen, weil Jesus möchte gerne reinkommen, auch wenn es gut läuft, ja, aber er möchte mit seiner Übernatürlichkeit reinkommen, ja. Es kann sein, dass du Dinge, wo du das Gefühl hast, dass es läuft, aber wenn Jesus mit seiner Übernatürlichkeit reinkommt, dann kannst du Dinge, die du vielleicht schon 10 Jahre immer machst und im Griff zu haben scheinst, noch mal ganz anders machen, ja. Viel schneller, ganz anders, viel leichter, ja. Er möchte einfach reinkommen, ja. Und wichtig ist einfach, dass man auch mal, dass einmal klar ist, hey, ich habe eigentlich alles Jesus zu verdanken, ja. Die Befähigung, alles, ja. Er steckt dahinter. Es kommt von ihm. Und dann habe ich auch so empfunden, es kann auch sein, dass man irgendwie dann so Jesus, wenn man sagt, okay, diesen Bereich, eigentlich ist alles gut, nur dieser Bereich, den muss ich unbedingt auch noch in den Griff kriegen. Und dann benutzt man Jesus einfach als Mittel, um diesen Bereich in den Griff zu bekommen. Ja, aber Jesus ist doch mehr. Er will mehr auch von dir, von uns. Und man ist anfällig dafür, wenn man seine Erfüllung in diesem, ja, einfach in diesem Lebensstil, dass es läuft, findet und nicht mehr in Jesus. Aber nur in Jesus haben wir die Erfüllung. Nur in Jesus. Und mir kommt es auch so vor, es ist wichtig, dass wir wirklich gelernt haben, dass wir wirklich auch lernen, uns auf Jesus zu verlassen. Weil es kann sein, dass Gott uns auch mal eine Situation stellt, wo es darauf ankommt, dass wir uns auf ihn verlassen. Wie bei David, wo auf einmal die ganzen, seine eigene Truppe, vielleicht hatte er zuvor noch Spaß mit denen, ja? Die haben sich gegenseitig immer angefeuert. Auf einmal waren die so verzweifelt, dass sie sogar ihn steinigen wollten. Was tat David? Hat er die Gruppe versucht zu beschwichtigen? Hey, kommt mal, erinnert euch doch. Er hat nichts zu ihnen gesagt, sondern er hat sich an Gott gewendet. Ja, er hat sich. Es heißt, David aber stärkte sich im Herrn. Aber so etwas kann man nur machen, wenn man es vorher praktiziert hat. Warte nicht auf den Zeitpunkt, wenn die Not ist und fang dann erst an, dich auf Gott verlassen zu wollen. Dann ist es wirklich zu spät. Zum Beispiel nach der Konferenz war in Stuttgart auf einmal ein ganz schlagartig Stromausfall. Schlagartig war es dunkel. Und ich bin einfach intuitiv aufgestanden, ich habe einfach gesungen, dein Licht strahlt hell in der Finsternis, ich hatte null Angst, aber ich habe im Geist gespürt, dass es total wichtig ist, ja, dass wir genug Öl haben. Es ist total wichtig, dass wir jetzt schon genug Öl haben, dass wir nicht erst warten, wenn es auf einmal schlagartig, ich sage jetzt nicht, dass es schlagartig dunkel wird, weil wir strahlen hell, aber es ist jetzt schon wichtig, dass wir jetzt schon anfangen, wirklich diese Connection zu Gott zu pflegen. Ja? Jetzt komme ich mache schnell, der zweite Punkt, ja? Also was uns stoppen kann, und zwar ist das so eine Haltung, ja, wenn ich wollte, könnte ich. Und dann hat, das ist interessant, also ich höre es mir nachher auch nochmal an, Jesus meinte so zu mir mal, stellt euch mal vor, er kommt in 24 Stunden wieder. Wie würdest du deinen Alltag führen? Zum Beispiel, wenn du zur Arbeit gehst, ja, du gehst zur Arbeit, ja, aber wenn du weißt, oh, in genau 24 Stunden ist Jesus wieder da, ja, vielleicht, dann kann ich mir vorstellen, dass man dann nicht mehr so unter diese Gedanken, unter den Alltag runtergeht mit den Gedanken. Ja, man ist, ja, Jesus kommt ja wieder. Oder kann es jetzt auch mal sein, hör mal ganz genau hin, kann es sein, vielleicht zeigt dir Gott auch so Sachen, wo du eigentlich gedacht hast, hey, das wollte ich, eigentlich sollte ich das ja noch tun. Hätte Gott ja gerne noch, dass ich das tue, aber jetzt habe ich ja eigentlich, ja, jetzt wird es halt ein bisschen knapp mit 24 Stunden, aber ich kann ja wenigstens mal anfangen. Gibt es, vielleicht kommt in deinem Herzen, hör mal genau hin, ob Gott dir vielleicht auch Dinge zeigt, hey, dass er vielleicht mal wollte, dass du was Bestimmtes lässt, eine bestimmte Angewohnheit oder dass du einfach mal irgendwas anfängst zu tun. Ja, ich sag's jetzt mal an dieser Stelle, manche sollen aus dem Boot raus, aber die machen sich Sorgen über den zweiten, dritten Schritt auf dem Wasser. Aber Jesus sagt, mach doch erstmal den ersten Schritt. Ja, denk nicht nach, mach einfach den ersten Schritt. Ja, und jetzt geht's weiter. Also angenommen, Jesus kommt in 24 Stunden wieder, dann meinte Jesus so zu mir, stellt euch vor, Jesus kommt in 7 Tagen wieder, aber jeder Tag zählt. Wie würdet ihr dann euer Leben feiern, leben? Wie würdet ihr dann leben? Ja, vielleicht auch schon in Feierstimmung, Jesus kommt wieder. Nee, aber wie würdet ihr es dann machen? Und dann meint er, ja, was, wenn er in 30 Tagen wiederkommt, aber jeder Tag zählt. Jeder Tag zählt. Und dann hat er mir so gesagt, ja, man kann zum Beispiel, wenn man jünger ist, kann man sich sagen, ja, ich habe ja hier noch mindestens 50 Jahre und so, oder? Und dann sagt er, ich habe ja noch Zeit, so eine Haltung. Und dann hat Jesus mir gesagt, ja, dann pass auf, dass du nicht eines Tages aufwachst und dann sagst, oh, jetzt sind es ja nur noch 5 Jahre. Ja? Und zum Beispiel heißt es in der Bibel auch immer, rechnet damit, dass Jesus jetzt sofort wiederkommt. Ja? Man kann dann sagen, hey, also rein theoretisch kann er jetzt noch nicht wiederkommen, weil so und so und so. Aber guck mal, es geht auf diese Haltung, dass man bereit ist, ja? Dass man die Sache nicht aufschiebt, weil jeder Tag zählt. Ja? Ja, und auch denk nicht, du bist nicht wichtig. Auch alles sowas. Du zählst für Gott. Du bist jetzt in seinem Weinberg. Jetzt bist du in seinem Weinberg. Du hast ihn erkannt. Du bist in seinem Reich. Du gehörst ihm. Du bist mit ihm verbunden. Ja? Du zählst und jeder Tag zählt. Es ist besser, einen Tag bewusst für Jesus zu leben, als 100 Jahre mit der Haltung, ich rede jetzt zur Gemeinde, ja, mit der Haltung, ich könnte ja, wenn ich wollte. Das ist ein Unterschied. Genau. Jetzt gehe ich schon zu dem dritten Punkt. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Und zwar, wir hatten ja auch heute ein bisschen über die Predigt gesprochen vom Sonntag. Ja? Die war richtig cool, also die war richtig stark. Und ich hab gesehen, aber ich habe den Eindruck, manche, die waren vorne. Ja? Man muss sich das so vorstellen. Da war zum Beispiel, wo es hieß, ja, es ist vollbracht, ja, da geht Power, da geht was von aus. Oder wo gebetet wurde für unheilbare Krankheiten. Oder wo Christian gebetet hat, für reingesprochen hat, für Versorgung, ja. Ja, da war was drauf, ja. Aber ich habe gespürt, ich habe es gesehen, ich habe quasi ein Pferd gesehen, weißes Pferd, das auch für unsere Bewegung steht, aber die Zügel wurden festgehalten. Das Pferd konnte nicht losgaloppieren. Und ich wusste, es kann sein, wenn du da vorne warst, wenn du für dich beten liest, es kommt darauf an, dass du weiter, dass du sprichst, ja, dass du sprichst. Ich habe es zum Beispiel einmal erlebt mit der Astrid, da hat sie mal, ich will einfach mal dieses unser Sprechen, die Macht von unseren Worten mal zeigen, ja. Es war eine Situation, wo ich total entmutigt war und dann bin ich zu Astrid hingegangen. Also ihr könnt auch zu dem Heilungsdienern gehen oder zum pastoralen Team, wenn ihr mal wirklich in so einer Situation seid. Und dann fing sie an, hat sie gesagt, ich soll sprechen mit ihr, einfach übereinstimmen. Und sie hat genau konträr gesprochen zu dem, was ich empfunden habe, was ich gesehen habe, ja, für Lösung, für Hoffnung, kann ich noch zu Ende. Und in dem Moment habe ich gesehen, wie Gott hat quasi, während wir gesprochen haben, so eine Art Standard aufgerichtet, ja. Die Wellen, diese Ströme konnten mich nicht mitschwimmen. In der Welt, hier in der Luft, ist wie so ein, da ist immer so ein Strom, so eine Strömung, ja. Das ist, man kann total leicht mitfließen, ja. Ganz leicht mit der Welt so mitgerissen werden. Aber die gesunden Fische, die schwimmen gegen den Strom, weil es ihre Natur ist, ja. Und es ist wirklich, ich mach's jetzt kurz, es ist wirklich an der Zeit, dass wir sprechen, ja, weil was nützt uns, wenn wir die ganzen Worte, wenn wir den ganzen Schatz haben, aber es nicht nützt, wenn wir ganz viel Geld auf dem Konto haben, aber nicht drankommen, wir müssen sprechen, guck mal, Abraham und Sarah, ich habe die Stelle, kann ich es noch schnell oder so, und zwar, wisst ihr, wann Abraham und Sarah wirklich, wann Sarah erst schwanger wurde, was musste passieren? Zuerst hat Gott gesagt, ja, so viele Nachkommen wie Staub auf der Erde, ja. Das heißt, jeden Tag, tagsüber, immer wenn er Staub gesehen hat, hatte er quasi seine Verheißung im Blick. Dann hat er gesagt, ja, so viele Nachkommen wie Sterne am Himmel. Das heißt, in der Nacht hatte er die Verheißung, wenn er zum Himmel geguckt hat, wurde er erinnert. Jahrelang, immer, er hatte die Verheißung vor Augen. Aber was musste passieren, dass es Wirklichkeit wurde? Und zwar die Namensänderung. Ja? Und zwar Abraham wurde, vorher war Abraham, ja, das hieß erhabener Vater. Und Gott hat ihn quasi Abraham, also Abram, und dann hat er quasi Abraham den neuen Namen bekommen. Das hieß Vater der Volksmenge. Und bei Sarai, Sarai hieß meine Fürstin. Und Sarah heißt auch Fürstin. Und das Coole fand ich auch bei Sarah, da stand so, mein Segen bedeutet noch mehr. Sie soll die Stammmutter zahlreicher Völker werden und Könige werden von ihr abstammen. Und ihr müsst euch die Situation vorstellen, die Frau, das war einfach gesellschaftlich totale Verachtung, weil sie keine Kinder hatte. Und dann auf einmal wurde sie gerufen, ja, Fürstin. Das hieß, hey, jedes Mal, wenn sie gerufen wurde, wusste sie, das bedeutet, sie ist Mutter, ja, sie ist Mutter von Königen, ja. Höher kann man gar nicht sein damals auch als Frau. Stell dich vor, und Abraham glaubte an einen Gott, der das Nichtsein in Existenz rief. Es sah nicht, überhaupt nicht danach aus. Wir sind seine Kinder. Das heißt, auch wir können das glauben, ja? Und dann fingen sie an zu sprechen. Sie haben sich quasi gegenseitig da hineingerufen, weil sie jedes Mal, wenn sie den Namen gehört haben, den Namen ausgesprochen haben, voneinander, haben sie sich quasi in diese Verheißung hineingerufen. Sie haben reingesprochen auch. Reingesprochen, ja? Reingesprochen. Reingesprochen. Jedes Mal. Hey, Fürstin, ja? Fürstin. Oder, ja, Abraham, ja. Und genau so ist es, wir können uns auch gegenseitig reinsprechen, aber wichtig ist, dass wir selber sprechen. Und noch ein Bild zum Abschluss, das ist wie, der Glaube ist gut, ja, Nachsinn ist gut, ja. Das ist wie, wenn beim Auto der Autoschlüssel rumgedreht wird, ja. Aber in dem Moment, wenn wir anfangen zu sprechen, ja, dann drücken wir die Gaspedale, ja. Dann geht's erst vorwärts. Dann geht's erst, wir haben alle einen Mund, ja. Das heißt, man kann selber sprechen, ja. Selber sprechen, ja. Nicht immer nur sprechen lassen. Selber. Und auch was wir da bekannt haben im Gottesdienst, ja. Wirklich. Guck mal. Wir haben wirklich, es ist vollbracht. Uns gehört, zieh dir das rein, was in Christus ist. Zieh's dir rein. Wirklich, es ist, es gehört mir. Zieh's dir rein, zieh's dir rein, zieh's dir rein. Das wird jetzt langsam zu lang, deswegen breche ich jetzt hier ab. Wir haben alle einen Mund. Ja, jetzt schauen wir den Nachbarn an, der hat einen schönen Mund. Und schauen den anderen Nachbarn an, der hat auch einen schönen Mund. Und der ist gemacht zum Sprechen. Der ist gemacht zum Sprechen. Manche sprechen mehr, manche sprechen weniger. Es kommt auch nicht auf die Menge drauf an, es kommt auf die Qualität der Worte an, die rauskommen, ja. Und mir kam so, wo die ganzen tollen Prediger heute gepredigt haben. Wir haben tolle Prediger, oder? Was meint ihr? Ja. Genau. Kam mir eine Verheißung in den Kopf, die Gott, glaube ich, Abraham gegeben hat, wo er gesagt hat, schau, heb deine Augen auf und schau über dieses Land, was ich dir geben werde. Und ich weiß nicht, wie viele hundert Jahre das später diese Verheißung in Erfüllung kommen sollte, wo sie ins verheißene Land kamen. Aber das war nicht so, dass die Kanaaniter, ihr kennt die Geschichte alle, die haben nicht das Land verlassen und haben gesagt, oh, die Israeliten kommen, jetzt gehen wir. Wir sitzen auf gepackten Koffern. Wir wussten schon lange, dass ihr kommt, jetzt gehen wir halt. Ja, jetzt, das ist heute noch nicht so, ja. Und ich denke, manche Christen, die warten so, dass die Verheißungen in den Schoß uns fallen. Ja, Gott hat es uns verheißen, aber Gott sagt zu Josua am Anfang, sei recht kühn und mutig. Ja, er sagt immer ein paar Mal, zwei oder drei Mal, sei recht kühn und mutig. Ja, und murmel das Wort, meditiere über die Verheißung, ja, meditiere über mein Gesetz, ja. kenne das Wort, der Christian hat es ganz stark gepredigt am Sonntag, kenne das Wort und sprich das Wort, ja, und stehe auf dem Wort, ja, stehe auf dem Wort, stehe auf seinen Verheißungen und dann sei recht kühn und mutig und nimm dein Land ein, weißt du, ich weiß nicht, ob du irgendwas einnimmst, wenn du nicht tätig wirst, ja, wenn du nicht anfängst, aufzuwachen und aufzustehen und sagen, das gehört mir. Das gehört mir, ja. Und das kann jeder. Das können kleine Kinder schon. Weißt du, hast du schon mal so ein kleines Kind mit seiner Mama im Supermarkt gesehen, wenn es am Süßigkeitenstand vorbeikommt, ja. Und anfängt der Mama, das will ich haben, ja. Und die Mama sieht es überhaupt nicht ein. Und das Kind fängt irgendwann an, lauter zu werden und noch lauter zu werden und fängt an zu brüllen, ja, und fängt an, sich auf den Boden zu schmeißen und mit den Füßen zu strampeln, ja, bis zum gewissen Alter machen das, glaube ich, alle Kinder, ja. Und ich frage dich jetzt, wer gewinnt, die Mama oder das Kind, ja? Musst dir vorstellen, die Mama steht mitten im Supermarkt, ja, das Kind brüllt und stampft und schreit und alle gucken die Mama an. Was wirst du tun, Mama, ja? Ja, wir sind zwar keine verzogenen Kinder mehr, jetzt wir sind erzogen worden, wir schmeißen uns nicht mehr auf den Boden und wir brüllen nicht mehr. Schade, sagt der Asset, ja. Ja, aber ich glaube, wenn es um die Verheißung Gottes geht, ja, dann sollten wir ziemlich unnachgiebig werden, ja. Und es gibt ein ganzes Teil von Verheißungen, ich weiß nicht, wie viele Verheißungen es sind, aber du kannst ja mal bei einer anfangen und arbeitest dich so durch, ja. Und dann solltest du mal anfangen, wirklich das einzufordern und so draufzustehen und so proklamieren, ja. Und aufhören zu warten. Aufhören zu warten. Du musst das Auto, das war so gut mit dem Gaspedal, du musst mal durchdrehen. Was nützt dir dein Porsche in der Garage, wenn du das Ding nicht fährst, ja. Oder was weiß ich, was du für ein Auto hast. Oder wenn du ein Privatjet hast. Wenn du nicht mitfliegst, dann nützt dir das Ding nicht. Also du musst dich reinsetzen. Und genauso ist es mit der Bibel. Du musst die Verheißung nehmen, eine nach der anderen, und sagen, Herr, das gehört mir. Das gehört mir, ja. Gott hat das Wollen gegeben und das Vollbringen. Das heißt, wenn ich es will, dann werde ich es auch vollbringen irgendwann. Ich muss mich nur entscheiden. Dazwischen liegt, zwischen Wollen und Vollbringen, liegt die Entscheidung, das jetzt umzusetzen und nicht mehr auf irgendwas zu warten. Das war so gut, was die Sarah gesagt hat. Du kannst reden, du brauchst nicht mal das andere für dich reden, ja. Manche gehen immer zu, ja, du darfst auch kommen zum Beten, das ist schon klar, ne, das darf jeder von uns. Aber fang endlich mal an, selber den Mund aufzumachen, ja. Fang mal an, selber den Schnabel zu bewegen, sagen, das gehört mir, ja, das ist mein Land, das ist mein gelobtes Land, ja. Da muss irgendwas in dir aufstehen und sagen, ja, das gehört mir, das gehört jetzt mir. Mir gehört das, ja. Gott hat's mir gegeben, ja. Hallo, ja. Ja, finanzielle Versorgung. 5. Mose 28. Gesegnet wirst du sein. Ich habe es am Sonntag auch gesagt. Gesegnet wirst du sein. Ja, vom Anfang bis zum Ende. Du kannst das ganze Kapitel durchgehen und dann arbeite das mal ab. Ja, ja, arbeite das mal ab. Und Herr, ja, das will ich sehen. Das will ich sehen. Jesus hat es für mich vollbracht. Der ganze Segen, die ganze Versorgung gehört mir. Ja, ich will den finanziellen Reichtum sehen auf meinem Konto. Ja, ich will das sehen. Ja, dass mein Kühlschrank immer voll ist. Ja, ja, dass mein Auto fährt, ja, ewig mit der Tankfüllung. Ja, ja. Ich gucke schon seit ein paar Wochen, ich habe immer jetzt kein Öl bestellt, weil das ja so horrend teuer ist, ja. Und jetzt letzte Woche habe ich es doch bestellt und ich gucke ständig drauf, aber der Tank bleibt irgendwie so stehen. Ich habe schon gedacht, das hängt die Nadel jetzt oder was, keine Ahnung. Ja, also Erwarte das, dass dein Tank immer voll ist, ja, dein Öltank, dein Benzintank, dein geistlicher Tank immer voll. Erwarte morgens, wenn du aufstehst, dass du jetzt in dem Moment, wo die Füße den Boden berühren, dass du abgefüllt wirst, ja. Ja, so musst du dir das vorstellen. In dem Moment, ich weiß ja nicht, wie du aufstehst, ich tue dann immer die Beine raus und dann kippe ich so nach oben und dann gehen die Füße auf den Boden. Ja, und dann stelle ich mir vor, dass ich jetzt gefüllt werde, ja? Ja, dass ich jetzt gefüllt werde, dass jetzt Gott da ist, ja, und dass der Tag gelingt, ja, dass mir alles gelingt, ja, dass mir alles gelingt, ja, weil Gott gut ist, hallo, weil Gott gut ist, nicht weil du so gut bist, weil Gott gut ist, ja, ja, weil er dir alles gegeben hat, alles, was du zum Leben brauchst, alles, alles. Finanzielle Versorgung, Heilung, ja. Du erwartest, dass du gesund wirst, ja. Du erwartest, dass du einfach gesund wirst, ja. Bei mir haben sie einen Diabetes festgestellt und seit Wochen ist der Blutzucker immer im Normbereich, ja. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr messen. Der ist weg, ja. Diabetes weg, ja. Es passiert einfach so. Ich kann es selber noch nicht glauben. Da war ich gar nicht im Gottesdienst. Der Pastor Georg hat für Diabetes gebetet. Das war, glaube ich, beim Heilungsgottesdienst neulich. Und irgendwie plötzlich fällt es mir auf, das ist weg. Ja, das ist weg. Du kannst es erwarten, ja. Du kannst es erwarten, dass du geheilt wirst, ja. Dass es gesundheitlich aufwärts geht, ja. Dass es beruflich aufwärts geht, ja, dass es finanziell aufwärts geht, ja, dass es mit deiner Laune aufwärts geht, ja, ja, dass du nicht mehr so krimmelig und krummelig bist, ja, dass du immer wohlgelaunter bist, ja, dass deine Frau immer ausgeglichen ist, ja, ist sie ja auch, ne, ja, dass alles immer, ja. Ich bin schon wieder sprachlos. Guck dir mal den Paulus an, ja. Ich will ja keine miese Stimmung machen, aber der hat ja an einer Stelle mal oder mehreren Stellen gepredigt, ja, da habe ich so und so viel Stockhiebe, 40 weniger ein, ich weiß nicht, hat er bekommen, ja, und der war gut drauf, ja, der war gut drauf, der schreibt im Philipperbrief, ich weiß nicht an wie vielen Stellen, freue dich, im Gefängnis freue dich und abermals sage ich euch, freut euch, ja. Weißt du, bevor du nicht den ganzen Tag dich freust, hast du das Land noch nicht eingenommen, ja? Ja? Das muss vielleicht den anderen Leuten auf den Zeiger gehen, dass du dich immer freust, ja? Das kann ja mal sein, ja? Aber die sollten sich mitfreuen, ja? Dass deine Laune nie zu vermiesen ist. Egal, was sie mit dir machen, ja? Das gibt's ja nicht. Verfolgung gibt's ja nicht mehr für uns. Vielleicht nur noch manchmal, ich weiß nicht. Aber wir erwarten von Gott das Beste. Weißt du, du erwartest von Gott das Beste. Du hast dieses unwandelbare Vertrauen. Und ich denke, dieses Vertrauen wächst, je mehr du Gott kennenlernst. Weißt? Und das sollte unser Fokus sein, ihn kennenzulernen. Ja? Zu wissen, wie er wirklich ist, dass er wirklich unwandelbar gut ist. Ja? Dass er mit dir zurechtkommt, egal was du gerade, ja, wie du gerade drauf. Gott kommt mit dir zurecht, weißt du, er hat dich ja geschaffen, er kommt mit dir zurecht. Ja? Und du kannst davon ausgehen, dass es immer besser wird, ja, dass es immer besser wird und du brauchst dir keine Gedanken mehr zu machen, du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen, weil es bleibt bestehen, Gott ist gut. Sag's mal deinen Nachbarn, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Weißt du, Gott ist gut. Gott ist gut. Das kann man noch ein paar Mal sagen. Gott ist gut. Sag's noch mal. Gott ist gut. Er ist wirklich gut. Und abermals sage ich, Gott ist gut. Ja, er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Ja, und Gott sagt, ich habe dich zum Kopf bestimmt und nicht zum Schwanz, weißt du? Du wirst immer nur aufwärts steigen. Du wirst immer nur aufwärts steigen, ja? Immer nur aufwärts steigen. Und das ist unser Fokus. Seid ihr bereit, da hineinzugehen? Seid ihr bereit, wirklich das Leben zu leben? Weißt du, wirklich jeden Tag so zu leben, als ob Jesus morgen wiederkommt, ja? So zu leben, wirklich das Land einzunehmen, weißt du, diesen Tag einzunehmen, ja? Den Sieg zu leben an diesem Tag, ja? Den Durchbruch zu leben, weißt du, den Durchbruch zu leben. Den Durchbruch zu leben, weil er ist der Gott der Durchbrüche. Weißt du, Durchbruch ist für dich vorprogrammiert. Ja? Amen? Ja? Amen. Und jetzt geben wir noch, ja, genau, ihr seid frei zu geben, aber auch hier, ihr seid nicht unter dem Joch des Geldes, ihr seid frei zu geben, ja, was euch der Herr zeigt, fragt den Heiligen Geist, was du geben sollst. Weiß ich, die Informationen, blendet man die ein, ja? Genau. Genau, du, hier kannst du bar geben oder mit der Verpflichtungserklärung. Oder du kannst überweisen oder per PayPal oder per Kreditkarte. Kannst du geben, sei einfach frei. Hab Spaß am Geben. Hab wirklich Spaß am Geben, weißt du? Hab Spaß am Geben. Juhu! Juhu! Genau. So. Dann streckt eure Hände aus. Vater, ich danke dir für diese Sammlung, ja, für dieses Opfer, Herr. Ich segne jeden einzelnen Geber, Herr. Und wir erwarten wirklich, dass jeder Einzelne wirklich gesegnet ist an seinen Finanzen, ja. Auch das 10-fach, 30-fach, 100-fach danke ich dir, Herr, dass das Segen zurückfließt zu jedem einzelnen Geber. Amen. Genau. Ich soll noch einen Gruß vom Pastor Georg und Pastorin Irina sagen. Die konnten leider heute nicht da sein, weil die Mama von Pastorin Irina verstorben ist. Die sind jetzt gerade, um die Dinge zu regeln. Vielleicht beten wir gerade für unsere Pastoren, ja, streckt eure Hände aus. Vater, ich danke dir für unsere Pastoren, ja, ja, dass sie jetzt Trost erfahren, Herr, dass ihre Herzen getröstet sind, Herr, dass sich die ganzen Angelegenheiten in Schnelligkeit regeln und in Güte regeln und gut regeln lassen, Herr, in Jesu Christi Namen, dass sie behütet und bewahrt sind jetzt auf diesem Weg, Herr. Und wir danken dir von Herzen für unsere Leiter, Herr, in Jesu Namen. Genau. Jetzt kommt da Tobi noch mit den Ansagen. Gut, und zwar geht es weiter am Donnerstag. Ab 19 Uhr haben wir wieder Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen. Wir beten für eine mächtige Erweckung, ja, und eine neue Ebene der Kraft und der Herrlichkeit in unser aller Leben. Also seid alle möglichst schon mit dabei. Das Gebet wird auch über Livestream schon übertragen und dann geht es nahtlos über in den Glory Live Schulabend um 19.30 Uhr für übernatürliche Weltveränderer wieder hier im Zentrum. Seid auch da möglichst live mit dabei, um von den Aktivierungen optimal zu profitieren. Ihr könnt euch anmelden zur Schule über ein Formular, was am Infoständer ausliegt. Oder ihr könnt es online machen über die Website schule.glorylive.net. Und ihr wisst, ihr dürft da Leute einladen. Man kann in der Schule dreimal schnuppern. Also bringt gern Leute mit. Dann geht es weiter. Freitag haben wir 19 Uhr Connected. Das besondere Treffen für Jugendliche und junge Erwachsene von 13 bis 25 Jahren. Hier im Glory Life Zentrum. Also, wenn ihr in der Altersklasse seid, kommt vorbei. Ebenfalls am Freitag ist unsere Astrid in Augsburg um 18.30 Uhr. Ist ein Herrlichkeitsgottesdienst mit der Astrid in Augsburg, genau, bei Glory Life Augsburg. Und weitere Veranstaltungen am Freitag mit unseren Pastoren, die sind in der Move Church in Wiesbaden. Zwar ist da 19.30 Uhr eine Focus Night mit Pastor Georg und Irina. Dann haben wir hier am Samstag wieder um 15 Uhr das Café der Begegnung. Also herzliche Einladung an alle russisch und ukrainisch sprechenden Geflüchteten und ihre Freunde. Da haben wir kostenlosen Kaffee und Kuchen, gibt es persönliche Begegnungen, Musik, Worte der Ermutigung auf Russisch. Für Kinder gibt es Spiel und Spaß und Kinderbetreuung. Eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich. Wenn erforderlich, kann ein Abholdienst organisiert werden. Und wer sich vorstellen kann, hier zu unterstützen, also im Vorfeld Kuchen zu backen oder dann am Samstag vor Ort Kuchen und Kaffee auszuschenken, dann meldet euch bei der Tetjana oder Svetlana. Die sind jetzt heute nicht da, aber wenn ihr euch das vorstellen könnt, entweder kommt auf mich oder Astrid zu oder ihr kommt auf die beiden dann Donnerstag zu. Und dann haben wir am Sonntag wieder Herrlichkeitsgottesdienst mit Abendmahl und anschließend im Heilungsdienst hier im Zentrum. Also ladet eure Freunde, Bekannten, Verwandten mit dazu ein. Parallel haben wir wieder Kindergottesdienst für alle Kinder von 3 bis 16 Jahren. Die Anmeldung wie immer 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Und im Anschluss an den Gottesdienst haben wir dann noch ein gemeinsames Mittagessen als Fingerfood-Buffet. Das findet im Café statt. Und da freuen wir uns aber jeden, der was zum Buffet beisteuert und Essen in Form von Fingerfood mitbringt. Genau, und dann wieder nächste Woche Dienstag. Ab 19 Uhr haben wir dann wieder Gloryhäuser an verschiedenen Orten in der Region und darüber hinaus. Ihr findet eine Liste aller Gloryhäuser draußen an der Pinnwand oder auf unserer Website. Ja, Gloryhäuser sind wirklich super, eine herrlichkeitserfüllte Atmosphäre. Jeder ist herzlich willkommen, wenn du noch kein Gloryhaus hast. Such dir eins in deiner Nähe und sei mit dabei. Dann noch eine Vorschau. Und zwar für das nächste Herrlichkeits- und Wunderwochenende. Samstag, den 10. Dezember, da haben wir wieder Heilungsräume ab 15.30 Uhr. Und für die Heilungsräume ist eine Anmeldung erforderlich. Also wenn ihr da dabei sein möchtet, meldet euch an oder per E-Mail an info@glorylife.de. Bei den Heilungsräumen geht es einfach darum, tiefer in die heilende Präsenz der Herrlichkeit Gottes einzutauchen, Gottes wunderwirkende Kraft und Wiederherstellung am eigenen Leib zu erfahren. Ja, die Aufenthaltsdauer in den Heilungsräumen ist 1,5 Stunden und nach der Anmeldung erfolgt dann eine Zuteilung zu einer konkreten Uhrzeit zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr. Und dann, die Astrid hat es am Sonntag schon angekündigt, die Feier, die Jahresendfeier, Silvester wollen wir wieder feiern als Glory Life Familie. Und ja, einfach eine Feier mit Lobpreis, mit Gebet, mit Spiel, Tanz und Spaß, also so eine richtig schöne Fete. Ja. Und wer sich das vorstellen kann, da dabei zu sein, einfach da geht es darum, dass wir's auch gut vorbereiten und gut planen können. Da findest du am Welcome-Tisch eine Liste, die ausgelegt ist, in die du dich eintragen kannst, wenn du mit dabei sein möchtest. Und da kannst du dich auch gleich eintragen, inwiefern du irgendwas dazu beisteuern kannst. Ja, weil das können wir nur gemeinsam schaffen. Ja, jeder ist dabei und jeder bringt was mit. Genau. Und genau, ihr könnt euch auch per E-Mail anmelden, info@glorylife.de, auch das ist möglich. Und wer Vorschläge hat für Spiele oder andere Programmpunkte, das ist auch herzlich willkommen. Also dann komm einfach auf Astrid zu. Okay, alle anderen wichtigen Termine findet ihr im Infoblatt Aufbruch für November, Dezember, der draußen ausliegt, mit vielen aktuellen Berichten aus dem Gemeindeleben. Und ihr bekommt jetzt noch die Zeiten eingeblendet, wo wir unter der Woche auch für Heilung beten. Genau, und der Heilungsbesuchsdienst, wenn du nicht persönlich hierher kommen kannst. Gut, dann wende dich mal deinem Nachbarn zu und sage ihm, du bist vielleicht sprachlos darüber, wie gut Gott ist. Aber du bist sicher nicht sprachlos, wenn es darum geht, die gute Nachricht zu verkündigen. Du stellst dich auf das Wort. Jesus ist dein Fundament. Du lässt dich nicht aufhalten. Du drückst das Gaspedal durch. Und zwar heute, morgen, die ganze Woche und bis zur Entrückung. Ich wünsche euch den allerbesten Abend, euch am Livestream alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Amen.